WDR 5. Neugier genügt. I just want to play music. Sie heißen Stickboy Bones und Fingers. Zusammen sind sie Compressorhead, eine Berliner Band, die harten Metal covert. Erst waren sie YouTube-Stars, heute touren sie durch die Welt. Sydney, Moskau, Tokio, Paris, New York, London, Berlin. Die Bewegungen des Trios sind eckig und ungelenk, das Aussehen martialisch. Kein Wunder. Compressorhead sind aus Metallschrott recycelte Roboter, die echte Instrumente spielen. Stickboy trägt einen metallisch glänzenden Irokesenschnitt und haut mit gleich 4 Armen aufs Schlagzeug. Bones zupft cool den Bass und rollert mit Raupenketten über die Bühne. Während Gitarrist Fingers mit hydraulischen Fingern und übermenschlichem Tempo in die Saiten haut. Er hat 78 Finger, das ist das Besondere. Gleichzeitig hat er 6 Finger für die Plektrums, für jede Saite. Hier sind so kleine Zylinder, die die Bünde greifen. Markus Kolb hat die 3 Blechrocker zusammen mit dem britischen Künstler Frank Barnes erschaffen. Sie steuern die Roboter per MIDI-File vom Laptop aus. Dabei werden, vereinfacht gesagt, digitale Signale in Bewegungen umgesetzt, die mit Druckluft arbeiten. Was dabei rauskommt, klingt genauso, wie Metal klingen soll. Aussehen aber tun Compressorhead verrückter als alles, was sonst die Bühne rockt. Sowas habe ich im Kopf, als ich Ende September nach Berlin reise. Zu Wir sind die Roboter, dem angeblich weltweit ersten Roboter-Musikfestival. In einer alten nostalgischen Backsteinfabrik am Prenzlauer Berg begegnet mir dann aber eine völlig andere Musikroboter-Spezies als gedacht. Die Stars des Abends, die schon auf der Bühne stehen, erinnern eher an Jahrmarktsattraktionen aus dem 19. Jahrhundert. Im schummrigen Licht erkenne ich Orgelpfeifen, die auf Sackkarren hocken und lange Schatten werfen. Die Kollegen nebenan, das könnten abstrakte Bläser sein. Einer dick wie eine Tuba, der andere dünn wie ein Fagott. Außerdem 3 große, schräge Perkussionsmaschinen. Das sind keine Unterhaltungsroboter, die echte Instrumente spielen. Hier ist der Roboter offenbar das Musikinstrument selbst. Plötzlich springt nebenan, röhrend, ein Kompressor an. Also einer der großen Konzerträume hier gehört dem Ensemble von Roland Olbeter. Das sind 11 Musikmaschinen, die wirklich sehr abenteuerlich aussehen. Und damit sie bedient werden können, steht da ein etwa kühlschrankgroßes Gerät mit unglaublich vielen Kabeln und wiederum hinter einer weiteren Tür ein riesiger Kompressor, der die Maschinen mit dem nötigen Luftdruck versorgt, damit sie dann gespielt werden können. Eine zierliche Frau mit dunklem Pagenkopf ist auf mich zugekommen. Es ist Marion Wörle, Teil des Duos Gamut Inc. und Mitveranstalterin des Festivals Wir sind die Roboter. Sie nimmt mich mit nach nebenan. Was für ein Kontrast. In bläulich schimmerndem Licht stehen mattgraue und rote Maschinen. Von der Trommel mal abgesehen, habe ich keine Ahnung, welche Instrumente sie verkörpern. Für mich sind es traurige Industrieroboter im Kabelsalat. Wörle grinst. Wir haben uns jetzt in der Woche schon dran gewöhnt, an den Anblick. Wir merken aber auch immer wieder, wenn die Türen aufgehen und es kommen dann Menschen rein, dass sie dann doch erstmal so ziemlich erstaunt gucken, was da alles steht. Und man sich natürlich bei jeder Apparatur fragt, was wird die wohl für Töne machen? Noch sind die Maschinen nicht einsatzbereit. Das Team aus Barcelona, 2 bärtige junge Männer, hantieren hektisch an Mischpult und Laptops herum. Ohne sie geht hier gar nichts. Nur die LED-Leuchten der Maschinen flackern unruhig. Ansonsten warten sie still auf den Impuls von Mensch und Software. Der Ton, der plötzlich leise durch den Raum schwebt, kommt nicht aus den Maschinen, sondern aus dem Kellergewölbe und klingt, ehrlich gesagt, ziemlich altmodisch. Also ab in den Untergrund und nachschauen. Ja, das ist ein Carillon. Also das sind erstmal die Klangstäbe. Das ist eigentlich das klangerzeugende Material. Ne? Das sind Klangstäbe, die eigentlich so in Antikuhren werden die verwendet. Es ist uhrenbauartig gemacht, ne? Diese Hammermechanik, die ist eigentlich nicht viel anders als eine Uhr. Und dann wird es halt elektronisch mit diesen Magneten. Und auf der Rückseite sitzt die Steuerungselektronik, die dann über das Kabel mit dem Laptop verbunden ist. Ja, damit ist es eigentlich schon erklärt. Resonanzboden, die Stäbe davor, die Hammermechanik, die Magnete, die Steuerungselektronik. Gerhard Kern ist ein Mann mit wirr vom Kopf abstehendem grauen Haar. Er baut computergesteuerte akustische Instrumente, die einen warmen, analogen Klang erzeugen. Man sieht halt so eine Mechanik, die auch ästhetisch schön aussieht, oder? Kern steht vor einem offenen Holzkasten. Darin hängen der Größe nach wie Orgelpfeifen sortiert, messingfarbene, lange, dünne Stäbe, die von Hämmerchen angeschlagen werden. Laptop und Kabel fallen erst auf den zweiten Blick auf. Der Kasten spielt Vexation, die Quälereien von Erik Satie. Ein sich ständig wiederholendes Werk, das über Stunden läuft. Eine Maschine ist da klar im Vorteil. Das leuchtet ein. Man sieht nicht, wer da spielt, sondern es spielt halt von selber. Das ist also kein Spieltisch, wo ein Musiker dran sitzt, sondern in der Regel spielen wir entweder fertige Dateien ab oder es wird angekoppelt über eine Funkstrecke an einen Orgelspieltisch, wo der Organist spielt, aber die Instrumente stehen weit weg und sind durch kein Kabel mit dem Ganzen verbunden. Das ist etwas Geheimnisvolles. Schon, aber was hat dieses elektrifizierte Glockenspiel mit einem Roboter zu tun? Ja, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, das als Roboter zu bezeichnen. Aber es passt irgendwie natürlich in diese ganze Szenerie hier rein. Ne? Einfach weil es von selbst spielt. So, und das ist ja eine Eigenart des Roboters, dass er einfach irgendwas macht, wo man nicht mehr eingreift. Man sagt zwar, wir sind Pioniere, aber in Wahrheit ist es so, dass die Geschichte der Automatenmusik ja sehr alt ist. Gitarrist Maciej Ledecki ist die zweite Hälfte vom Duo Gamut Inc. und hat das Festival zusammen mit der Laptop-Musikerin Wörle organisiert. Er ist ein großer, schlanker Mann mit blassem Gesicht. Die alten mechanischen oder selbstspielenden Instrumente, sagt er, seien Vorläufer der modernen computergesteuerten Musikmaschinen und Roboter. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert gab es eine sehr große Welle der mechanischen Instrumente. Da gab es das Orchestrion, was Orchestermusik nachspielen sollte. Es gab selbstspielende Klavier, die Pianolas, die in Amerika der Nullerjahre des 20. Jahrhunderts mehr verkauft wurden als richtige Klaviere, weil man hat sie sich halt eben ins Wohnzimmer gestellt, um Musik zu hören. Gamut Inc. bauen seit 2012 selbst Musikmaschinen, nach historischem Vorbild. Der Kärpner Instrumentenbauer Kern unterstützt sie dabei. Denn sein Glockenspiel, das das Berliner Duo erstmals in der Kunststation St. Peter in Köln erlebt hat, lieferte die Initialzündung. Es war eben dann so die Idee, eine Musikmaschine, einen Musikroboter zu entwickeln auf Grundlage eines Glockenspiels. Und das ist sogar also eines der Instrumente, die wir besonders gerne mögen, das wir dann so modulartig entwickelt haben. Die haben jetzt diesen sogenannten Specht. Das ist im Grunde das gleiche Prinzip, nur auf hohe Repetition angelegt. Ein automatisches Instrument kann Dinge tun, die ein Mensch nicht machen kann. Es kann zum Beispiel sehr schnell einzelne Töne repetieren. Dadurch, gerade wenn man das mit Luftinstrumenten macht, passieren ganz interessante Phänomene, die sehr nah an Synthesizern oder nach elektronischer Musik klingen. Das ist genau dieses Feld, was uns interessiert. Gamut Inc. sehen die Musikapparate nicht als Konkurrenten. Sie streben eine Synthese zwischen Mensch und Maschine an. Auch sie steuern ihre Maschinen vom Laptop aus. Der analoge Klang, den die produzieren, geht aber zum Teil wieder zurück in den Rechner und wird dort von Wörle manipuliert. Auch im Live-Set. Es entsteht eine hybride Mensch-Maschinen-Musik, die sehr elektronisch klingt. Mal sphärisch angehaucht, mal geräuschhaft. Es ist einfach ein Pool an Möglichkeiten, das sich erschließt und ein komplett anderes Klangspektrum, mit dem man arbeiten kann. Also arbeite ich mit einem Computer, greife ich auf ein komplett anderes Repertoire an Möglichkeiten zurück, auf Sample-Libraries, die komplett anders klingen. Und für unsere Ohren als Musiker gehen da eben Welten auf, wo wir uns denken, wow, wir wollen unbedingt mit diesen Maschinen mal arbeiten, dafür ein Stück schreiben, zum Beispiel mikrotonale Stücke, die man mit herkömmlichen Instrumenten eben nicht so leicht spielen kann. Bestimmte rhythmische Ideen, die man dann eben nicht umsetzen kann. Ein Roboter oder eine Maschine ist ja immer irgendwie eine Spiegelung des Menschen. Ja? Sonst hat man ja viele Bezüge zu, ach, da hat jetzt jemand emotional gespielt oder da war jemand jetzt sehr energetisch. Und dann spielt aber plötzlich so ein Automat, der erstmal nicht beseelt ist, was sehr ähnlich ist. Und dann denkt man, was bedeutet das eigentlich? Also wie verändert sich sozusagen Musik dadurch, dass ich sie automatisiert? Genau diese Beseeltheit, die Stetsiewski anspricht, vermisse ich. Zumindest bei den Olbiter-Maschinen. Die sollen ein Streicherensemble imitieren, klingen aber eher nach Synthis aus den 80ern. Dass die Maschinen live spielen, ist kaum zu erkennen. Ein kleiner Regler fährt rauf und löst einen Ton aus. Das sehe ich nur, weil ich mit der Kamera heranzoome. Ohne dieses Hilfsmittel spielen die Maschinen scheinbar unbewegt ihren Stoff runter. Da könnte ich auch vor einem CD-Player sitzen. Die Pause bringt dann Abwechslung ins Spiel. Mit den drolligen, teils aus Lego zusammenmontierten Dada-Machines. Musikautomaten im Miniaturformat, zum Anfassen und Mitmachen. Per App löse ich einen Impuls aus, der die Klangstraße lustig ratternd in Bewegung setzt. Glockenspiele werden geschlagen, ein Tischtennisball springt scheppernd auf und ab, ein Hämmerchen bespielt ein Cocktailglas. Alt und jung drängen sich um das Touchpad. Jeder will mal. Bei unserem Festival wollen wir schon sehr gerne diesen menschlichen Input haben. Das heißt, wir haben 7 Komponisten eingeladen, für diese Maschinen zu schreiben, zum Teil mit diesen Maschinen zu spielen. Zum Beispiel heute Abend spielt Ok Jung Lee ihr Cello zu den Maschinen. Lee spielt nach der Pause mit ausgewählten Maschinen des Roboterorchesters aus Gent. Das sind skurrile Objekte, die an Zirkus- oder Jahrmarktsattraktionen denken lassen. Im Gegensatz zu den Olbiter-Maschinen strahlen sie etwas Lebendiges aus. Die dicken roten Lippen der Tuba-Maschine erinnern an einen Clown. Die Schläge, die später in wahnwitzigem Tempo die Trommeln schlagen, könnten abstrakte Hände sein. Ein Typ mit Rauschebart und Nickelbrille betritt die Bühne. Es ist Gottfried Willem Raas, der Kopf der Logos Foundation, der schon seit mehr als 40 Jahren am größten Roboterorchester der Welt rumschraubt. Ich wollte Maschinen entwickeln, die die Möglichkeit dessen erweitern, was Menschen aus Instrumenten herausholen können. Wir haben eine Grenze, Maschinen nicht. Sie machen alles besser. Deshalb sollten wir auch in der Musik mit Robotern arbeiten, in sie investieren. Im Gegensatz zu den Musikautomaten des 19. Jahrhunderts klingen diese Musikmaschinen nicht so mechanisch. Sie erzeugen sehr expressive Melodien und erlauben zum Beispiel die Arbeit mit mikrotonalen Strukturen. Genießen Sie es und hören Sie selbst. Ja, expressiv ist die Musik. Aber das liegt eher am Cello statt am Roboterorchester. Das ist zwar wirklich hübsch anzuschauen, hämmert aber ziemlich dumpf und uninspiriert im Hintergrund vor sich hin. In Sachen Geschwindigkeit und Rhythmus mögen die Musikroboter den menschlichen Interpreten überlegen sein. Aber es macht sie nicht automatisch besser. Das sagt auch Thomas Neuhaus von der Folkwang-Uni Essen. Der hat 2013 für die Musikmaschinen des Engländers Martin Riggs komponiert. Gut ausgebildete Musiker sind in bestimmten Dingen natürlich ein Vielfaches präziser als diese mechanischen Objekte das sind, obwohl man ja eigentlich annehmen müsste, dass die mechanischen Objekte eigentlich viel präziser sein müssten, weil die werden computergesteuert und so weiter und so fort. Aber die innenliegende Mechanik hat so viele Imponderabilien und da ist natürlich kein Mensch mehr da, dem man sagen kann, spiel mal hier ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Die sind dann halt so, wie sie sind. Ein junger Mann mit dichten schwarzen Locken und dicker Hornbrille spielt Geige. Eine junge Frau sitzt am Flügel und begleitet sein Spiel. Es ist ein ganz gewöhnlicher Kammermusikabend in Berlin. Moment mal, gewöhnlich? Und das rote Ungetüm in der Mitte? Was ist das? Das ist Violet, ein Industrieroboter, der Musik in Skulpturen umsetzt. Das war wirklich abgefahren. Hä? Ja, genau. Hä, habe ich auch gedacht erstmal. Die Idee dazu hatte Hermann August Weizenegger, ein Produktdesigner, der die Vision hatte, Musik zu visualisieren. und zwar in Form einer neuen Skulptur. Michael Köckin, kurz Micky, ist erster Geiger bei den Bergischen Symphonikern und Hip-Hopper. Der für Experimente aufgeschlossene junge Mann war 2010 Teil des interdisziplinären Kunstprojekts Walz Automatik. Dann haben wir uns gemeinsam dann dazu entschieden, dann einen Industrieroboter zu nehmen und tatsächlich dann die Musik, die ich schreibe, so zu digitalisieren, dass dieser Industrieroboter dadurch angetrieben wird. Kleine Wachsstückchen fliegen wie weiße Schneeflocken, während ein knallroter Industrieroboter mit krakenartigem Arm 5 Wachsblöcke modelliert. Seine Bewegungen sind fließend. Er scheint sich im Takt der Musik zu wiegen. Dann am Ende hat er einen Schneidbrenner und hat dann aus einem Wachsblock eine Figur gefräst oder geschmolzen. Es war absolut abgefahren. Für mich sah das aus wie ein Tanz, wie eine Ballettchoreografie. Die Idee des Musikroboters wird beim Walzautomatik auf mehreren Ebenen weitergedreht. Wygolette macht zwar selber keine Musik, aber sie tanzt sie und bekommt dadurch ein menschliches Antlitz. Die körperlose Musik materialisiert sich nebenbei in einer vom Roboter gestalteten Wachsskulptur, die anschließend als Gussform für Bronzevasen dient. Roboter, die tanzen und dabei Musik in eine Form gießen, Roboter, die auf echten Instrumenten musizieren, Roboter, die selber das Instrument sind und sogar singen, wie zum Beispiel die Singmaschine vom britischen Erfinder Martin Rich. Danke. Da fehlen eigentlich nur noch Roboter, die komponieren. Schon seit dem 15. Jahrhundert gibt es schon automatisierte Kompositionsalgorithmen. Zum Beispiel beim Athanasius Kircher, ein Universalgelehrter, der hat ein Karteikastensystem gebaut im 16. Jahrhundert, mit dem man Kompositionen sich zusammenlegen konnte, ja, mit Karteikästen. Das heißt, auch der Prozess des Komponierens selber ist automatisierbar, heutzutage natürlich mit eben Computeralgorithmen. Erst im September dieses Jahres haben Wissenschaftler vom Sony Computer Science Laboratory in Paris Daddy Scar vorgestellt. Das Stück im Stil der Beatles, schreiben sie auf ihrer Webseite, gehöre zu den ersten Songs überhaupt, die vollständig von einer künstlichen Intelligenz komponiert wurden. Von Flow Machines, die Zugriff auf eine Datenbank von über 13.000 Werken hat, vor allem aus Jazz und Pop. Ganz allein geht das Komponieren dann aber wohl doch nicht. Je vais tenter de créer un nouveau morceau sur la page Flow Machine. Im Erklärvideo von Sony CSL Paris wählt der französische Sänger und Komponist Benoît Carré als erstes einen Stil aus. American Songwriters. Die Maschine wirft daraufhin 429 Jazz-Songs aus. Jetzt legt Carré die Tracklänge fest. Das erste Resultat klingt so. J'obtiens un premier résultat. Und alternativ so. Flow Machines entschlüsselt die Struktur der ausgewählten Songs. Rhythmen, Harmonien, Akkorde und so weiter. Aus den zerlegten Elementen schafft sie dann etwas Neues. Im Prinzip ist das nur ein Remix. Das Geniale aber daran, es ist nicht mehr rauszuhören, was eigentlich wo geklaut wurde. Der Mensch, in diesem Fall Benoît Carré, sucht aus, was ihm gefällt und was er verwirft. Bon, get lucky, non. Auch Noten und Tempi können selbstständig verändert werden. J'ai envie de continuer dans un style simple, classique. J'essaie de trouver une logique dans cette mélodie et je change quelques notes. Fertig ist der Anfang eines Songs im amerikanischen Songwriter-Stil. Voilà, ça pourrait être un début de chanson suite. Zu Ende komponiert und von Carré mit Text und Stimme versehen, klingt das Ganze dann so. The Ballad of Mr. Shadow and Daddy's Car sind bereits jetzt im Netz zu hören. Ein kleiner Vorgeschmack auf das für 2017 angekündigte CD-Debüt von Flow Machines. Ob es wohl auch eine Tour zum Album geben wird? Und wer präsentiert die computergenerierten Songs dann live auf der Bühne? Echte Musiker oder virtuelle Popstars? Wie Hatsune Miku zum Beispiel, die mit ihren Konzerten regelmäßig die japanische Popwelt auf den Kopf stellt. Hatsune Miku heißt erster Klang aus der Zukunft und ist sowas wie eine materiellose Verwandte der humanoiden Musikroboter. Eine Kunstfigur im Manga-Style, süße 16 Jahre alt, mit Kulleraugen, türkisfarbenen Zöpfen und sehr langen Beinen. Sie singt mit künstlich erzeugter humanoider Stimme. Songs, die zum Großteil von ihren Fans komponiert wurden. Live rockt sie die Bühne als illuminiertes, dreidimensionales Hologramm und zieht damit regelmäßig bis zu 30.000 Fans an, die sie bejubeln wie ein Star aus Fleisch und Blut. Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese schöne neue Musikwelt wirklich gefällt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.